mit bösem Gesicht an die Fäuste geballt, schreit ihr immer die gleichen Parolen. Ihr seid noch so jung, doch die Taktik ist alt, soll der Bruderkrieg sich wiederholen. Wir rufen, hey, ja, ho. Ihr seid die Roten, kommt in Scharen, hey, ja, ho. Seht doch endlich die Gefahr, hey, ja, ho. Lasst euch nicht länger mehr verkohlen, hey, ja, ho. Denkt doch endlich einmal klar. Man hat euch die Lügen und Phrasen gelehrt, nur damit ihr die Wahrheit nicht findet. Dadurch wird der Weg in die Freiheit verwehrt und der Zwiespalt im Volke begründet. Wir rufen, hey, ja, ho. Ihr seid die Roten, kommt in Scharen, hey, ja, ho. Seht doch endlich die Gefahr, hey, ja, ho. Lasst euch nicht länger mehr verkohlen, hey, ja, ho. Denkt doch endlich einmal klar. Es schröpfen Konzerne, es herrschen die Banken, es sterben die Völker der Welt. Wir kämpfen dagegen, wir wollen nicht erkranken, auch wenn es euch nicht gefällt. Wir rufen, hey, ja, ho. Ihr seid die Roten, kommt in Scharen, hey, ja, ho. Seht doch endlich die Gefahr, hey, ja, ho. Lasst euch nicht länger mehr verkohlen, hey, ja, ho. Denkt doch endlich einmal klar. Wenn ihr die geschichtliche Wahrheit erkennt, dass der Deutsche den Krieg nicht verschuldet, wenn man euch die wirklichen Kriegstreiber nennt, deren Terror der Deutsche erduldet. Wir rufen, hey, ja, ho. Ihr seid die Roten, kommt in Scharen, hey, ja, ho. Seht doch endlich die Gefahr, hey, ja, ho. Lasst euch nicht länger mehr verkohlen, hey, ja, ho. Denkt doch endlich einmal klar. Und dass wir wie ihr gegen Ausbeutung sind und Atomenergie selbst verdammen, dann stolpert auch ihr in die Zukunft nicht blind und dann kämpfen wir Deutschen zusammen. Wir rufen, hey, ja, ho, wir sind die Deutschen, kommen in Scharen, hey, ja, ho, und wir sehen die Gefahr, hey, ja, ho, wir lassen uns nicht mehr verkohlen, hey, ja, ho, und wir denken wieder klar, hey, ja, ho, wir sind die Deutschen, kommen in Scharen, hey, ja, ho, und wir sehen die Gefahr. Hey, ja, ho, wir lassen uns nicht mehr verkohlen. Hey, ja, ho, und wir denken wieder klar. Hey, ja, ho, wir sind die Deutschen, kommen in Scharen. Hey, ja, ho, und wir sehen die Gefahr. Hey, ja, ho, wir lassen uns nicht mehr verkohlen. Hey, ja, ho, und wir denken wieder klar. Hey, ja, ho, wir sind die Deutschen, kommen in Scharen.